Szene 15. Guten Tag, liebes Fräulein Schulz. Oh, guten Tag, Herr Brandt. Wie geht es Ihnen denn? Danke, gut. Und Ihnen? Was tun Sie denn noch im Büro? Ich bleibe bis 7 Uhr hier. Frage? Sagt Herr Brandt guten Tag oder guten Abend? Er sagt guten Tag. Frage: Sagt man um 6 noch guten Tag oder schon guten Abend? Um 6? Um 6 sagt man schon guten Abend. Bitte? Wiederholen Sie. Der Morgen, der Tag. Der Abend, die Nacht. Jetzt antworten Sie. Was sagt man um 12? Um 12 sagt man guten Tag. Und um 12 Uhr in der Nacht? Um 12 Uhr in der Nacht sagt man gute Nacht. Um 12 Uhr am Tage ist Mittag. Bitte? Was ist vor 12 Uhr? Vor 12 Uhr ist Vormittag. Bitte? Und nach 12? Nach 12 ist Nachmittag. Bitte? Der Tag, der Mittag. Der Vormittag, der Nachmittag. Der Abend. Oh, die Nacht. Oh, Sie sind müde. Sie sind müde. Ja, ein bisschen. Hören Sie zu. Bitte nicht wiederholen. Ach, Otto. Warum die Brille? Direkt vom Optiker. Ich muss jetzt eine Brille haben. Ich brauche jetzt eine Brille. Ohne Brille kann ich nicht so gut sehen. Bitte wiederholen Sie. Otto hat eine Brille. Er muss eine haben. Er braucht eine Brille. Ohne Brille kann er nicht gut sehen. Ich brauche keine Brille. Frage: Brauchen Sie eine Brille? Nein. Nein, ich brauche keine Brille. Frage: Was hat Otto in der Hand? Seine Brille? Ja, er hat seine Brille in der Hand. Wiederholen Sie. Er muss eine Brille haben. Mit Brille kann er gut sehen. Bitte? Ohne Brille kann er nicht so gut sehen. Mit, ohne. Mit ist das Gegenteil von ohne. Frage. Tippt Fräulein Schulz mit oder ohne Brille? Sie tippt ohne Brille. Sie kann gut sehen. Kann Otto sehen, was sie schreibt? Ja, er kann sehen, was sie schreibt. Können Sie ohne Brille gut sehen? Ja. Ja, ich kann ohne Brille gut sehen. Also, dann brauchen Sie gar keine Brille. Richtig, ich brauche gar keine Brille. Bitte? Wiederholen Sie. Ich muss, Sie müssen, er muss. Ich brauche, Sie brauchen, er braucht. Ich sehe, Sie sehen. Er sieht. Sie sieht. Wir sehen. Sie sehen. Gut. Eine Pause von 5 Sekunden.